Es wird dann auch wieder gesagt, aber trotzdem wird gesagt, es ist doch nichts anderes als ein Gefühl, Party machen zu wollen. Nein, muss man sagen. Es ist genau dieses sich durcharbeiten des deutschen Volkes zu eben dem normalen Nationalstolz, der keine Begründung und keine Bedenken verträgt, der einfach nur für sich irrational zu seiner Nation stehen will, sie lieben will, sich zu ihr bekennen will. Warum das ziemlich blöd ist, kommt jetzt im Folgenden. Erstmal wollte ich, dass es nur charakterisiert haben, was für ein Nationalgefühl gefordert wird, was eigentlich da, wie es ausschaut. Zitat 10b mache ich später, Zitat 11 Volk. Das ist, folgt man der praktisch verbindlichen Festlegung moderner Gesetzgeber, nichts weiter als die Gesamtheit der Bewohner eines Landes, die eine zuständige Staatsmacht zu ihren Angehörigen erklärt. Diese bilden, ungeachtet ihrer natürlichen wie gesellschaftlichen Unterschiede und Gegensätze, ein politisches Kollektiv, in dem sie ein und derselben Staatsgewalt untergeordnet sind. Ihre Verpflichtung auf dieselbe Herrschaft und deren Programm ist die gemeinsame Sache, für die sie als Volk einstehen. Ein trockener Text. Unbekannter Autor. Nein, für die, die sie nicht. Das ist der erste Abschnitt aus dem Gegenstandpunktartikel Das Volk hier vorne zu kaufen. Es ist hier in 4, 5 Zeilen, ist natürlich schon alles Wesentliche über den ganzen Staat und das Volk und die Nation gesagt. Ich walze das ein bisschen aus. Andeutungsweise ist das schon vorher vorgekommen. Ein Bürger, ein Partikel dieses Volkes, wird man, wie ich vorhin gesagt habe, durch einen Zufall. Das war natürlich nicht die ganze Wahrheit, sondern es gibt einen, der sich dieses Zufall sofort bemächtigt, nämlich eben der Staat. Der sagt für jeden neu angekommenen Erdenbürger, es ist irgendeine Kritik aufgekommen, das dürfe man nicht sagen, jeder neu angekommene Erdenbürger. Ausländerkinder würden es nicht, ja, das ist ja klar. Er sagte erst einmal, das wird sich im Fortgang nie logisch ergeben. Das bezieht sich erst einmal auf die, die schon bei ihm Volk sind, also Eltern, die Deutsche sind. Bringen die jetzt ein Kind zur Welt, dann sagt der Staat, dieses Kind, übertreibt gar nicht, dieses Kind gehört mir. Nicht im Sinne von, das muss jetzt bei mir wohnen oder das bekommt von mir Essen und Kleidung. Nein, er sagt, ich mache dieses Kind überhaupt dadurch zu einem Menschen. Ich verschaffe ihm eine Identifikation. Jetzt wissen wir, was Identifikation hat, das ist ein Identifizierungspapier. Ich verschaffe ihm eine Identifikation dadurch, dass ich ihm einen Nationalausweis zuweise, einen Pass, einen Personalausweis. Dadurch ist dieser Mensch Mitglied meines politischen Kollektivs, meines politischen Kollektivs. Das Kind hat sich nicht ausgesucht, in dem Moment zum Deutschen, zum einem Bestandteil eines in der Hinsicht völlig gleichartigen Volkes, dass ich nur dadurch zu einer Gemeinsamkeit nicht durchdenkt oder bekennt, sondern zu einer Gemeinsamkeit gebracht wird, dass der Staat jeden einzelnen von denen, die dann Volk heißt, zu seinen Bürgern und Untertanen macht. Er sagt, diejenigen, die bei mir auf die Welt kommen, das ist mein Rohstoff. Die gehören mir, die sind Mittel meiner Staatsgewalt. Oder wie es hier heißt, eines politischen Kollektivs, in dem sie einer oder derselben Staatsgewalt untergeordnet sind. Dafür da zu sein, sagt dieser Abschnitt auch wieder ganz trocken, das ist ihre gemeinsame Sache. Es gibt eine Gemeinsamkeit. Und die Gemeinsamkeit besteht in einer Verbindung über etwas Drittes. Also was vorhin über den Hagen Schulze gesagt hat, es muss etwas hinzutreten, was er so verschwommen, lapprig, Identifikation, braucht es und so weiter gesagt hat, haben wir nun hier klar. Die Menschen haben eine Gemeinsamkeit dadurch, dass der Staat sie zu seinen Bürgern macht und dadurch eine Gemeinsamkeit zwischen ihnen herstellt, die zwischen ihnen als Individuen fühlenden und denkenden Menschen überhaupt nicht besteht, aber die ihre erste und wichtigste Lebensgrundlage ist und überhaupt für sie im Folgenden bestimmend ist. Eine Zugehörigkeit, die man sich, wie gesagt, nicht ausgesucht hat, die, um es nochmal zu wiederholen, so dieses banale oder auch brutale Ereignis, einem fremden Willen, nämlich einem Staatswillen, von der ersten Lebenssekunde an untergeordnet zu werden, wird gefeiert, wird gesagt, das sei grandios. Wenn man also vom Staat eingebürgert wird, was dann, ins Klammer gesagt, später Leuten, die aus dem Ausland kommen, recht schwer fällt, aus Gründen, die einem für sich auf der Hand liegen, weil sie gehören ja erstmal einem anderen Staat, aber da komme ich noch drauf, gibt ihm der Staat ihm eine aktive Identifikation. All das, was wir vorhin als Jubel, die Leute wollen sich identifizieren, versinkt ja in dem Sumpf des puren Gefühls, des hier auch geforderten irrationalen Gefühls, des begründungslosen Gefühls, bekommt hier nun endlich mal Hand und Fuß. Das ist eine aktive Identifikation. Der wird vom Staat identifiziert. Es wird ihm gesagt, du bist jetzt der und der. Damit ist auch klar, für den künftigen Weg dieser Menschen, die jetzt erstmal klein sind, sie sind abhängig von den Entscheidungen dieses Staats. Er hat damit von vornherein sein Kommando über sie errichtet. Dem Staat geht es um diese Masse. Rohstoff habe ich dazu gesagt. Er will diese Leute erstmal ganz ununterschiedlich, eben nur als welche, die er per Willen zu seinen Untertanen, per seinem Willen, zu seinen Untertanen erklärt hat, will er erstmal dann in dieser einerseits identifizierten, dann aber auch ganz und gar unterschiedslosen Art und Weise als seine Masse, als seine Verfügungsmasse damit eingrenzen, handhabbar machen, sich zuführen. Ein schönes Beispiel dafür war die Wiedervereinigung. Da hat er, das wird nochmal zurück zu der Heilung, ist jetzt auch klar, warum der Bundespräsident Köhler so emphatisch auf dieser Heilung und auf dem Glück herumreitet. Naja, das ist natürlich für einen Staat ein äußerst schmerzlicher, ein elementarer Verlust, wenn er einen nicht unbeträchtlichen Teil seiner Materie, seines Staatsvolkes verliert und das unter der Hoheit einer anderen Herrschaft wandert. Das geht ihm ans Eingemachte. Das kann er schlicht und einfach nicht hinnehmen, weil das ist sowas wie eine direkte Bestreitung aller seiner Macht und Handlungsfähigkeit. Und die Bundesrepublik Deutschland hat ja mit allen ihren Machenschaften Mitglied zu einem riesigen Bündnis, Beteilnahme an einer riesigen Kriegsdrohung und so weiter, um nichts anderes gekämpft die ganze Zeit, na erst natürlich in diesem Bündnis an Macht und Reichtum zu gewinnen, aber dann mit der letzten Konsequenz endlich diese Heilung, die den Volkscharakter, die Volksseele so tief gekränkt und zerrissen hat, herbeizuführen, Deutschland wieder ganz zu machen. Das muss dann jeder Mensch als ein großes Glück empfinden. Übrigens auch ganz interessant, der Ausdruck damals, der sofort im Gespräch war, Kohl, ich sag damals, jetzt muss Deutschland seiner gestiegenen Verantwortung gerecht werden, war damals so der Standardsatz. Ist ja auch komisch, ne? Allein dadurch, dass er jetzt 13 Millionen Leute dazugekommen hat, hat er gestiegene Verantwortung. Man kann dem Satz entnehmen, hier steckt der Staatswille dahinter, diese nun vermehrte Masse an Staatsvolk ist gleich mehr Handlungsmaterial, wird er wohl auch in Anschlag bringen, das verleiht ihm sofort mehr Wucht in der Staatenwelt, das ist, mit Verantwortung ausgedrückt, tatsächlich so etwas wie ein Sachzwang. Das muss ich jetzt wohl tun. In Wahrheit will er es natürlich tun. Er sagt, das ist ja der historische Glücksfall, nun über ein riesiges neues Gebiet und eine riesige neue Volksmasse zu verfügen. Auch schon angedeutet und jetzt nochmal explizit gemacht, die zweite Bestimmung. Erstens, du gehörst zu mir, schließt ausnahmsweise die andere Bestimmung ein, also gehörst du auf keinen Fall zu einem anderen. Ich muss dich von ihm abgrenzen. Damit, das habe ich schon auch angedeutet, also ist damit schon eine gewisse Feindseligkeit zwischen Staat eröffnet offensichtlich gibt es ja ein Interesse, seine Manövriermasse, seine Handlungsmasse zu vergrößern. Der Zugriff des Staates auf sein Staatsvolk muss explosiv sein. Und damit drückt aber auch, ist gleich ausgedrückt, wie wichtig und verlockend es für andere Staaten ist, eben diesen Zugriff auch zu haben. Früher ist es direkt gegangen, mit Kriegen der Eroberungsart, oder indem man, ja, der Eroberungsart, den man Völker schlicht und einfach unterbrochen, geklaut hat, die Herrschaft zerschmettert hat. Das geht heutzutage viel zivilisierter zu. Heute, und da komme ich am Schluss vielleicht noch drauf, heute macht man sich andere Völkerschaften dadurch zur eigenen Staatsmasse, indem man den Willen des anderen Staates so sehr dominiert, dass er gar nicht anders kann, als ihm die Potenz, die in seinem Volk steht, mir zur Verfügung zu stellen. Der viel elegantere Weg, so Macht auszuüben. Und vielleicht komme ich am Schluss drauf. In diesem, das ist jetzt eigentlich schon ausgesagt, mit dem, was ich bislang gesagt habe, in diesem, ich will den Zugriff auf diese Leute, auf diesen Rohstoff haben. Ach, übrigens auch, und was aus dem wird, macht euch keine Sorgen, aus dem mache ich schon etwas. Das ist ein Bildungs- und das ist ein Rohstoff, den ich formen und bilden kann. Das war ein Beispiel mit der DDR übrigens ja auch auffällig. Das war ja eigentlich erstmal ein Staatsvolk, wo man denken könnte, dass er von, das ist ihm auch vorgeworfen worden, dass von seiner früheren Herrschaft zutiefst versaut gewesen ist. Haben wir ein einziges Marxismus-Leninismus in der Schule gelernt haben, das kommt in diesem Köhler-Zitat mit der Heilung ja auch ein bisschen vor, haben zwar eine dieselbe Kultur angeblich wie uns gehabt, aber so recht zur Bindung ist es mit denen nicht gekommen. Ja, warum ist nicht zur Bindung gekommen, abgesehen davon, dass es zwei Staatswesen waren, die geheilt werden mussten, die waren ja auch ein bisschen anders erzogen von ihrem Staat. Das war ja auch dann von bundesdeutscher Seite sofort das Misstrauen. Was sind das für welche? Nur vor dem Misstrauen steht das Vertrauen. Nämlich, dass ich die jetzt unter meine Herrschaft stelle, dann werde ich schon die Kommandogewalt über sie haben, aus ihnen etwas machen. Also erstmal ist das DDR-Volk nicht durchsortiert worden, und die alten ML-Lehrer sind aussortiert worden, sondern erstmal ist das Volk komplett der bundesdeutschen Staatsbürger, Eigenschaft zugeführt worden. Und dann hat ein Sortierungswesen stattgefunden, nämlich im Sinne von, jetzt bilde ich mir dieses Volk so zurecht, ich mache es nur so zurecht, wie ich es haben will. Das hat auch Ausschluss von welchen bedeutet, Umerziehung, ist aber bekanntlich ganz gut gegangen, weil die DDR-Bürger ja viele gute Voraussetzungen mitgebracht haben, um hier auch mitzumachen. Andererseits immer noch nicht so ganz. Aber das ist ein anderes Thema. Er macht also aus diesem Volk einen brauchbaren Hebel und vielleicht noch ein Beispiel, das mir eingefallen ist, wie wichtig das ist, über das Volk zu verfügen. Da den exklusiven diktatorischen Zugriff zu haben, hat ja der Jugoslawienkrieg über 8 Jahre oder so vorgeführt. Da ist es drum herum gegangen, sich ein Territorium zu erobern und unbedingt sich die Volksmasse einzig gemeint mit aller Brutalität, die davon vonnöten war. Das war ja noch so etwas wie alte Klasse, klassische Eroberungs- oder Staatsgründungskriege. Also auch das ist mitten in der modernen Zivilisation überhaupt nicht aufgestanden. Jetzt gibt es halt 4 Völker da drunten. Mittlerweile 4. Mit Montenegro. Diesen Zugriff auf sein Volk, das damit schon gesagt, macht er natürlich nicht bloß deswegen, das habe ich schon gesagt, um es halt zu beherrschen und das Kommando über es zu haben, sondern er will es benutzen. Er will etwas aus ihm machen, er will es benutzen für die Mittel, für seine Macht, das will er als Mittel für den Macht und den Reichtum, für die Macht und den Reichtum der Nation benutzen. Das ist Angebot, das ist eigentlich der Zynismus. Dieses Angebot macht er eben seinen Untertanen. Ich will euch benutzen. Es ist nicht so, Diktaturen machen das, dass die Leute einfach unterdrücken und verrecken lassen. Nein, ich will aus euch, gutes Volk, will ich das herausholen, was in euch drinsteckt. Nun, was in ihm drinsteckt, das ist im Wesentlichen eigentlich fast nur eins, im Unterschied zu dem, was heute gesagt wird, Wissensgesellschaft, Innovation, Blaupausen und so weiter. Nein, was in diesem Volk drinsteckt, ist seine Arbeit. Diese Arbeit soll es zum Wohle und im Sinne der Nation anwenden. Ein banaler Satz wie: Die Jugend braucht einen Ausbildungsplatz, denn ohne Ausbildungsplatz bekommt sie keinen Arbeitsplatz und ohne Arbeitsplatz hat sie keine Perspektive, wie ihn jeder Arbeitgeber jeden Tag Firma sagen kann. Dieser Satz benennt die ganze banale Wahrheit und Realität einer Gesellschaft wie der unseren. Die übergroße Mehrheit derer, die von diesem staatsbürgerlichen Stempel jetzt getroffen worden sind, haben entweder eine Perspektive oder keine, die heißt arbeiten. Arbeiten heißt sich benutzen lassen. Jemanden finden, der meine Arbeit für seine Zwecke einspannt. Und der Oberste, der das seiner Gesellschaft zur Regel, zum Diktat, zum Rahmen macht, das ist der Staat. Der sagt, dies ist jetzt ab sofort das, was für euch Volk als vorgesehen ist, nämlich Benutzung. Im Dienste anderer Leute, reguliert und aufgeherrscht von mir. Das ist jetzt die banale Aussage über das, was ist das Volk. Im Gegenstandpunkt heißt dazu Produkt und Basis der Herrschaft. Das habe ich jetzt eigentlich nur ein bisschen entkleidet. Das Volk wird gemacht durch die Herrschaft und es ist dann als eben dieses zu Benutzende mit seiner Arbeit die Basis dafür, dass diese Herrschaft sich entfalten kann, sich abgrenzen kann gegen andere Herrschaften und dann auch, wie sie es ja wohl andeutet, ihre Macht gegen andere Herrschaften ausweiten kann. Das ist die praktische Passivität des Volkes. So ist es. Es ist einfach unter diesen Zwang, unter diese Gewalt gesetzt. Das Angebot der Benutzung ist auch nichts anderes als wieder ein Zwang. Es ist nicht frei gewählt, sondern die herrschaftlichen Verhältnisse, die der Staat eingerichtet hat, schreiben das einfach vor. Es ist also das Volk in jeder Hinsicht von vornherein zur Passivität, zur praktischen Passivität verurteilt. So, und jetzt kommen wir zu der Frage, wie kommt zu dieser praktischen Passivität, die natürlich kein gutes Urteil über das Volk ist, die theoretische Aktivität des Volkes. Wie kommt es, dass es sich daraus jetzt sein Nationalgefühl schnitzt? Wie geht das, dass eben dieses Volk dem zujubelt und dem, zu dem sich bekennen will, der, nach dem, was ich jetzt gesagt habe, ein ungemütlicher Geselle ist? Die Antwort des Volkes auf das Angebot, in Anführungszeichen, des Staates, Benutzung, lautet genau: Das wollen wir machen. Sie können sich gar nichts anderes vorstellen, die Bürger, als dass man, wenn die herrschaftlichen Verhältnisse so eingerichtet sind, dass man für einen anderen, dass man auf seine eigenen Mittel gesetzt, gestellt ist. Ich führe es nicht groß aus, was Kapitalismus ist. Ich sage einfach, was Grobis ist. Dass man auf das angewiesen ist, was man selber ist. Man hat entweder Kapital, Geld, Maschinen, Produktionsmittel oder man hat in der großen Masse nichts anderes als sich selbst. Dann ist unter diesen Verhältnissen, die nun mal so sind, so die allgemeine Weisheit, hat man unter diesen Verhältnissen gar keine andere Wahl, als dankbar zu sein über das Angebot, sich benutzen zu lassen. Man geht also hin und trifft auf jemanden oder auch nicht, der einen benutzt. Sei mal ein bisschen ironisch, fatalistische Grundhaltung des Volkes. Die führt dann zu zwei, drei ziemlich massiven Fehlschlüssen über seine eigene Lage, wie er sich selbst sieht, was er sich von sich selbst verspricht. Allerdings Fehlschlüsse, muss man sagen, das deutet sich ja an, die ihm von dieser Gesellschaft, so wie sie ist, wie sie verfasst ist, geradezu aufgeherrscht werden. Das ist eine Gesellschaft, die legt Wert, das habe ich vorhin schon mit den Professoren so weiter gesagt, mit diesen Intellektuellen, dass eine Gesellschaft legt Werte auf und sie produziert falsches Denken. Warum soll das Volk anders denken als zum Beispiel seine bescheuerten Intellektuellen, wie Hagen Schulze oder Matthias Matusek? Also ich will es jetzt nicht gerade entschuldigen, das Volk. Es ist ja zu allerhand Schandtaten bereit. Aber ich würde sagen, warum es so denkt, das sollte man schon auch nachvollziehen. Also, das Volk sagt auf dieses, in Anführungszeichen, Angebot, lasst euch benutzen, ich lege Wert auf deine Benutzung, sagt das Volk genau. Was bleibt mir schon anderes übrig? Es sieht sich also von vornherein in der Rolle des ohnmächtig Betroffenen. Es kann gar nicht anders als warten auf die Entscheidungen und auf die Anforderungen eines fremden Willens. In erster Instanz die des Staates, die immer noch die entscheidenden Entscheidungen sind. Dann aber natürlich derer, die der Staat zu den Mächtigen im Land gemacht hat, nämlich den Kapitalisten, zwar dadurch, dass er das Eigentum geheiligt hat. Eigentum ist heilig und wer keins hat,